Die seit Beginn der Finanzkrise stetig fallenden Unternehmenspleiten, ausgelöst durch die Subvention des Nullzinses, erwies sich dabei als einer der Hauptmotoren. Wie von mir schon in früheren Veröffentlichungen seit 2014 dargelegt, führt der Nullzins dazu, dass Unternehmen, die eigentlich schon lange in Konkurs gehen sollten, weil sie kein Geld verdienen, künstlich am Leben erhalten werden. Auf diese Weise haben sich in den letzten 15 Jahren mehr als 15% aller Unternehmen als Zombies angesammelt, die unter normalen, will sagen marktwirtschaftlichen Umständen, der kreativen Zerstörung zum Opfer gefallen wären. Sie mussten ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen und binden auf diese Weise ungeheure Ressourcen an Kapital, Arbeitskraft, Talent und Humankapital. Diese hätten sich sonst eine produktivere, effizientere Verwendung in den aufstrebenden Unternehmen der Hightech-Industrie gesucht. Das ist der tiefere Grund für die Tatsache, dass wir in Europa keine Venture-Kapitalkultur haben und dass Israel mit 7 Millionen Bürgern mehr Unternehmen an die New Yorker Technologiebörse bringt als ganz Europa mit 500 Millionen Einwohnern. Dieser Motor der Zombifizierung hat mit der Corona-Politik einen doppelten Turbolader erhalten. Zum einen die Abschaffung des Insolvenzrechts durch die Abschaffung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung, also die staatlich gewollte, ermunterte und beförderte Aufforderung zur Straftat der Insolvenzverschleppung. Und parallel dazu die quasi Abschaffung der Bilanzwahrheit bei den Banken, die Zahlungsausfälle solcher Unternehmen nicht mehr zum Anlass nehmen müssen, diese Kredite in ihrem Wert zu berichtigen. Stattdessen dürfen sie darüber kontemplieren, ob der Zahlungsausfall vielleicht unter Umständen möglicherweise nach dem Ende des kollektiven politischen Wahns einer Pandemie wieder zu Ende gehen könnte. Oder das vom Eigenkapital und vom Cashflow befreite Unternehmen auf mirakulöse Weise von den Toten auferstehen. Diese Kombination von Maßnahmen macht die Bilanzen der Banken zu einem Lügenkonstrukt ohne Aussagekraft. So stößt sich die Kreditwirtschaft mit dem stumpfen Pfeil der Bürokratie das rechte Auge aus. So viel Konjunktiv war nie in der Bilanzierung der Banken. Gleichzeitig werden die Kapitalanforderungen aufgeweicht, die Messsysteme des Risikos als Nebenwirkung weiter in die Irre geführt. Mit der Pflicht zur Bilanzwahrheit wird auch gleich das Risikomanagement abgeschafft. Denn Kreditverluste, die zwar eintreten, aber nicht mehr bilanziert werden, bereichern auch nicht mehr die Pleitenstatistik der Banken. Diese Pleitenstatistik bildet jedoch die Grundlage für die ständige Rekalibrierung der Risikomesssysteme der Banken, die dazu dienen, jedes einzelne Kreditrisiko in seiner Ausfallwahrscheinlichkeit und seiner Verlusterwartung zu bewerten. Diese Daten sind zwingend erforderlich für ein Risikomanagement, welches dafür sorgt, dass Bankenbilanzen möglichst nur solche Risiken enthalten, die die Bank auch tragen kann. Indem dies zerstört wird durch die Verfälschung der primären Eingangsdaten, stößt sich die Kreditwirtschaft auch das linke Auge aus. Sie ist damit blind. Das Rückgrat unserer Finanzen wird also im Gesundheitszustand der vollständigen Erblindung gesteuert. Denken Sie daran, wenn Ihnen das nächste Mal ein Bankvorstand sagt, dass man alles im Griff habe und Sie sich keine Sorgen machen sollten. Die Wahrheit wird in dieser Industrie nur noch ausgesprochen, wenn die Türe zu ist oder der Vorstand pensioniert. Das muss man verstehen, denn die Wahrheit auszusprechen heißt in dieser Republik der Lüge, die Konsequenzen einer Bankenkrise heraufzubeschwören.